Zum 70. Gründungstag der Pädagogischen Hochschule Kim Hyung-sik und der Pädagogischen Hochschule Kim Chul-ju fanden am 30. September die Gedenkveranstaltungen statt. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Studenten dieser Hochschulen nahmen daran teil. Auf den Veranstaltungen wurde das Gratulationsschreiben des Sekretär der Partei der Arbeit Koreas an die Lehrkräfte und Studenten der beiden Hochschulen verlesen.